gleich zum Mittagessen. Ordnung, ja. Mit uns Frauen. Ja, ja. Wir wollen jetzt noch damals stehen. Wollen wir hier verweichen oder weiter? Das ist nicht. Das weiß ich. Thank you. Zugabe! Zugabe! Zugabe! Mozart! Mozart! Amadeus! Amadeus! Ich hab gar nicht gehört bisher. Nein! Bach, Bach, Bach! Schubert, Schubert! Rast! Du halt mal. So lieb und spielst noch einmal. Was gibt's noch? Was sollen wir jetzt noch machen? Sollen wir es hinknien? Ich könnte auch jemanden noch blitzen.